doch in letzter Zeit ist es ruhig um dich geworden. Du weißt nicht, was du machen sollst. Bleibst du oder wirst du gehen? Doch was du auch tust, wir werden immer zu dir stehen. Du weißt nicht, was du machen sollst. Bleibst du oder wirst du gehen? Doch was du auch tust, wir werden immer zu dir stehen. Kommst du von der Arbeit heim? Ist dein alter Traum nur noch Verpflichtungen und keine Freiheit mehr? Langsam wächst dir alles über den Kopf. Du fühlst dich gefangen in deiner eigenen Welt. Du weißt nicht, was du machen sollst. Bleibst du oder wirst du gehen? Doch was du auch tust, wir werden immer zu dir stehen. Du weißt nicht, was du machen sollst. Bleibst du oder wirst du gehen? Doch was du auch tust, wir werden immer zu dir stehen. Wir werden immer zu dir stehen, immer zu dir stehen, wir werden immer zu dir stehen.